Rumpelstilchen heiß. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilchen heiß. Biere im Akkord. Bin bei Frauen niemals gehemmt, nur im Bett manchmal verklemmt. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilchen heiß. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilchen heiß. Rumpelstilchen heiß. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilchen heiß.